Bescheid. Ja. Ich mache jetzt alles selbst. Brauche keinen mehr, der mir hilft. Ja, ich hacke schnell. Ja, ja, bis ich alles hab, was ich will. Ja, ja, sie hätten ja mein Lifestyle. Ja, ihr habt es nicht verdient, nein, nein. Ja, ich erfinde mich jetzt wieder neu. Nein, nein, sehe keinen, der mich überzeugt. Nein, nein, deutscher Rap ist mein Groupie. Mein Groupie. Deutscher Rap ist mein Groupie, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ich sorge für Aufsehen. Zieh es durch, bis ich draufgeh. Bis ich irgendwann mein Traum leh. Manchmal dreh dich schon lang auf einer Stelle und komm einfach nicht voran. Und dann geht es doch so schnell wie ein Fahrstuhl im Hotel. Schau mir von oben mal die Lichter an. Wenn alle plötzlich nicken und grinsen, mit wem kann man dann wirklich noch reden? Mama sagte, Kind, der Druck mag dich prägen. Auch wenn die Sonne nicht scheint, jede Blume braucht Regen. Und Gott sei Dank läuft alles so, wie ich's will. Weil ich grad in Beverly Hills zwischen Kolibris chill. Mal ist es leise und mal ist mega laut. Weck mich auf, wenn ich schlaf. Ich glaub, ich lebe.